Als ich dich traf, hattest du ihn auf dem Rücken. Hat er natürlich die ganze Zeit gesehen. Außerdem habe ich auch noch was. Also mach schon. Langgrundblatt ist es. Stopf schon mal, während ich mich nach einer Mahlzeit umschaue. Und dann gönnen wir uns ein paar ruhige Minuten. Meine Güte, in solchen Kreisen, da können wir Tux und Brandybox uns auf die Dauer nicht drin bewegen. Nein, sagte Mary, ich jedenfalls nicht. Wenigstens noch nicht. Aber immerhin, Pippin, wissen wir jetzt, dass es solche Leute gibt und dass sie ehrenwert sind. Ich meine, lieben wird man am besten zuerst mal, was zu einem passt. Du musst irgendwo anfangen und Wurzeln schlagen. Und im Auenland können sie sehr tief in den Boden reichen. Trotzdem, es gibt noch was Höheres und was Tieferes. Und selbst der Ohm könnte nicht in Frieden, wie er das nennt, seine Kartoffeln ernten, wenn es solche Leute nicht gäbe, ob er von denen nun weiß oder nicht. Ich bin froh, dass ich jetzt ein bisschen was von ihnen weiß. Aber ich verstehe selbst nicht, warum ich so daherrede. Wo ist denn das Kraut? Und nimm doch mal meine Pfeife aus dem Rucksack, wenn sie nicht zerbrochen ist. Aragorn und Gandalf gingen nun zum Wart der Heilhäuser und erklärten ihm, dass Eowyn und Faramir noch etliche Tage dort bleiben und sorgsam gepflegt werden müssten. »Frau Eowyn wird bald aufstehen und ihrer Wege gehen wollen«, sagte Aragorn. »Doch wenn sie sich irgend zurückhalten lässt, sollte ihr dies nicht gestattet werden, ehe nicht wenigstens 10 Tage vergangen sind.« »Und was Faramir angeht«, sagte Gandalf, »so muss er bald erfahren, dass sein Vater tot ist. Aber einen ausführlichen Bericht über Denethors Ende sollte er erst erhalten, wenn er ganz geheilt ist und Pflichten zu erfüllen hat. Sorge dafür, dass Beregond und der Perian, die dabei waren, mit ihm noch nicht über diese Dinge sprechen.« »Und was ist mit dem anderen Perian, Meriadoc, der in meiner Anstalt ist?« sagte der Wart. »Wahrscheinlich kann er morgen schon wieder für kurze Zeit aufstehen«, sagte Aragorn. »Lass ihn, wenn er es will. In Begleitung seiner Freunde kann er auch ein bisschen herumlaufen.« »Ein erstaunliches Völkchen, die Perianath«, sagte der Wart kopfschüttelnd. »Aus sehr hartem Holz müssen sie sein.« Vor den Türen der Häuser waren Menschen zusammengelaufen, die Aragorn sehen wollten und ihm nachgingen. Und als er endlich zu Abend gegessen hatte, kamen manche zu ihm und baten ihn, ihre Verwandten oder Freunde zu heilen, die lebensgefährlich verletzt waren oder unter dem schwarzen Schatten lagen. Und Aragorn stand auf und ging zu ihnen. Und er schickte auch nach Elronds Söhnen, und zusammen bemühten sie sich um die Kranken bis tief in die Nacht. Und in der Stadt ging die Nachricht herum, der König ist wahrhaftig wiedergekehrt. Und die Leute nannten ihn Elbenstein, wegen des grünen Steins an seiner Brust. Und so wurde ihm der Name, den man ihm bei der Geburt geweissagt hatte, nun von seinem Volk verliehen. Und als er nicht mehr konnte, nahm er Mantel und Kapuze und schlich sich aus der Stadt. Und kurz vor Morgengrauen war er in seinem Zelt und schlief ein Weilchen. Und am Morgen wehte auf dem Turm das Banner von Dol Amroth, ein weißes, schwanengleiches Schiff auf blauem Wasser. Und die Menschen blickten hinauf und fragten sich, ob sie von der Die letzte Beratung. Am Tag nach der Schlacht brach ein schöner Morgen an mit leichten Wölkchen. Der Wind hatte gedreht und kam nun von Westen. Legolas und Gimli waren früh auf den Beinen und nahmen Urlaub für einen Besuch in der Stadt, denn sie brannten darauf, Merry und Pippin zu sehen. »Nur gut zu wissen, dass sie alle noch am Leben sind«, sagte Gimli, »denn bei dem Marsch durch Rohan haben sie uns allerhand Mühe gekostet, und diesen Weg möchte ich nicht umsonst gegangen sein.« Zusammen gingen sie in die Stadt, der Elb und der Zwerg, und die Leute, an denen sie vorüberkamen, bestaunten das ungleiche Paar. Denn Legolas war schöner als Menschen möglich von Angesicht, und mit heller Stimme sang er ein elbisches Lied, als er in den Morgen hinausschritt. Gimli aber stapfte neben ihm her, strich sich den Bart und schaute sich kritisch um. »Manches hier ist gute Arbeit«, sagte er, als er sich die Mauern angesehen hatte, »aber anderes lässt zu wünschen übrig. Und die Straßenführung wäre sehr zu verbessern. Wenn Aragorn sein Erbe antritt, werde ich ihm die Dienste der Steinwerker vom einsamen Berg anbieten. Und dann machen wir aus Minas Tirith eine Stadt, auf die man wirklich stolz sein kann.« »An Gärten fehlt es«, sagte Legolas. »Die Häuser sind kahl, und zu wenig sehe ich hier, das wächst und sich seines Lebens freut. Wenn Aragorn sein Erbe antritt, wird das Waldvolk ihm Singvögel bringen und Bäume pflanzen, die nicht sterben.« Schließlich kamen sie zum Fürsten Imrahil, und Legolas sah ihn an und verbeugte sich tief, denn er erkannte ihn als einen, der Elbenblut in den Adern hatte. »Sei gegrüßt, Fürst«, sagte er. »Lange ist's her, dass Nimrodels Volk Loriens Wälder verließ. Doch sieht man noch immer, dass nicht alle von Amroths Hafen nach Westen übers Meer gefahren sind.« »So heißt es in der Überlieferung meines Landes«, sagte der Fürst. »Doch seit ungezählten Jahren ist keiner vom schönen Volk mehr bei uns gewesen. Und nun, inmitten von Krieg und Kummer, sehe ich mit Erstaunen einen hier vor mir. Was führt dich her?« »Als einer der neun Gefährten bin ich zusammen mit Mithrandir von Imladris aufgebrochen«, sagte Legolas. »Und ebenso wie dieser Zwerg, mein Freund, bin ich mit dem Herrn Aragorn gekommen. Doch jetzt wollen wir unsere Freunde Meriadoc und Peregrin besuchen, die sich in deiner Obhut befinden, wie man uns sagte.« »Ihr findet sie in den Häusern der Heilung, und ich werde euch hingeleiten«, sagte Imrahil. »Es wird genügen, wenn du uns einen Führer mitgibst, Fürst«, sagte Legolas, »denn Aragorn hat mir eine Botschaft für dich aufgetragen. Er möchte zu dieser Zeit die Stadt nicht wieder betreten, doch tut sofort eine Beratung unter den Heerführern Not, und er bittet dich und Eomer von Rohan, zu seinen Zelten hinunterzukommen, sobald ihr könnt. Mithrandir ist schon dort.« »Wir kommen«, sagte Imrahil, und sie trennten sich unter artigen Worten. »Ein edler Herr und ein großer Führer der Menschen ist dies«, sagte Legolas. »Wenn Gondor in dieser Zeit des Niedergangs noch solche Männer hat, wie muss es da zu der Zeit seines Aufstiegs geglänzt haben?« »Und natürlich ist das gute Mauerwerk das ältere und wurde von den ersten Erbauern der Stadt geschaffen«, sagte Gimli. »So ist es mit allem, was die Menschen anfangen. Ein später Frost im Frühjahr oder ein verregneter Sommer, und ihre Hoffnungen gehen nicht auf.« »Doch selten nur geht nicht auf, was sie aussehen«, sagte Legolas. »Das liegt im Staub und vermodert und sprießt dann wieder auf, wo und wann man es nicht erwartet. Die Werke der Menschen werden uns überdauern, Gimli.« »Und doch wird nichts dabei herauskommen, denke ich, als lauter hätte sein können«, sagte der Zwerg. »Darauf wissen die Elben nichts zu erwidern«, sagte Legolas. Kam und brachte sie zu den Häusern der Heilung, und dort fanden sie die Freunde im Garten. Und es gab ein frohes Wiedersehen. Eine Weile gingen sie unter Gesprächen umher und genossen für kurze Zeit Ruhe und Frieden unter dem hohen Morgenhimmel in den luftigen oberen Ringen der Stadt. Dann, als Merry müde wurde, setzten sie sich auf die Mauer mit dem Rasen der Heilhäuser im Rücken. Südlich von ihnen glitzerte der Anduin in der Sonne, wo er nach Süden floss, weiter als selbst Legolas Auge reichte, in die weiten Ebenen und den grünen Dunst von Lebenin und Südithilien. Und nun verstummte Legolas, während die anderen redeten, und er schaute gegen die Sonne hinaus und sah weiße Seevögel flussaufwärts fliegen. »Seht«, rief er aus, »Möwen! Weit ins Land hineinfliegen sie! Ein Wunder sind sie für mich und wühlen mein Herz auf! Nie im Leben war ich ihnen begegnet, bis wir nach Pelargir kamen, und dort hörte ich sie über uns schreien, als wir zur Schlacht um die Schiffe ritten. Da hielt ich und vergaß den Krieg in Mittelerde, denn ihre klagenden Stimmen sprachen zu mir von der See. Die See! Ach, noch habe ich sie nicht mit eigenen Augen gesehen. Doch tief in aller Elbenherzen wohnt die Meeressehnsucht, die aufzurühren gefährlich ist. Ach, diese Möwen! Keinen Frieden werde ich nun mehr finden unter Buchen oder Ulmen.« »Sag so etwas nicht«, sagte Gimli, »in Mittelerde gibt es noch unendlich viel zu sehen, und große Arbeiten sind noch zu verrichten. Wenn aber das ganze schöne Volk sich zu den Häfen aufmacht, wird die Welt öder für diejenigen, die dableiben müssen.« »Ja, öd und grau würde sie«, sagte Merry. »Du darfst nicht zu den Häfen gehen, Legolas. Es wird immer Leute geben, ob große oder kleine, und vielleicht sogar ein paar gescheite Zwerge wie Gimli, die dich vermissen würden. Zumindest hoffe ich das. Allerdings sagt mir mein Gefühl, dass uns das Schlimmste in diesem Krieg noch bevorsteht. Ach, wenn doch alles erst ein Ende hätte, und zwar ein gutes Ende.« »Unke nicht so finster«, rief Pippin. »Die Sonne scheint, und wir sind hier beisammen, wenigstens für ein, zwei Tage. »Ich möchte mehr von euch allen hören. Komm, Gimli, du und Legolas, ihr habt euren merkwürdigen Ritt mit Streicher heute Morgen schon ein Dutzendmal erwähnt, aber davon erzählt habt ihr mir noch gar nichts.« »Hier scheint zwar die Sonne«, sagte Gimli, »aber ich habe auf diesem Ritt Dinge erlebt, die ich aus dem Dunkel der Erinnerung lieber nicht herbeirufen möchte. Hätte ich gewusst, was vor mir lag, ich glaube, ich wäre für keinen noch so guten Freund mit auf die Pfade der Toten gegangen.« »Die Pfade der Toten?« sagte Pippin. »Ich habe Aragorn gehört, wie er die mal erwähnte, und mich gewundert, was er damit wohl meinte. Willst du uns nicht ein bisschen mehr sagen?« »Nicht freiwillig«, sagte Gimli, »denn ich habe mich blamiert auf diesem Weg. Ich, Gimli Glowinsohn, der glaubte, zäher zu sein als jeder Mensch und unter der Erde mutiger als jeder Elb. Aber beides konnte ich nicht unter Beweis stellen. Und nur Aragorns Wille hat mich den Weg durchhalten lassen.« »Und die Liebe zu ihm«, sagte Legolas, »denn alle, die ihn kennenlernen, lernen ihn lieben, jeder auf seine Weise. Sogar die kalte Jungfrau von Rohan.« »Früh am Morgen des Tages, ehe du dorthin kamst, Merry, verließen wir Dunhaag. Und solche Furcht herrschte bei allem Volk, dass niemand uns scheiden sehen wollte, bis auf Frau Eowyn, die nun verletzt unten im Haus liegt. Schmerzlich war ihr Abschied, und mich schmerzte es, ihn mit ansehen zu müssen.« »Ach, und ich hab mir nur selbst leid getan«, sagte Gimli. »Nein, von diesem Ritt mag ich nicht sprechen.« Er schwieg, aber Pippin und Merry waren so neugierig, dass schließlich Legolas sagte, »So viel, dass ihr Ruhe gebt, kann ich euch erzählen. Denn ich spürte kein Grauen und fürchtete nicht die Schatten von Menschen, kraft- und machtlos, wie ich sie glaubte.« Gespensterweg unterm Gebirge, von der nächtlichen Heerschau am Erech und von dem weiten Ritt über 93 Wegstunden von dort bis nach Pelargir am Anduin. 4 Tage und Nächte und noch ein Stück weit in den 5. hinein sind wir vom Schwarzen Stein ausgeritten, sagte er. Und siehe da, mit der wachsenden Finsternis aus Mordor wuchs meine Hoffnung, denn umso stärker und schrecklicher sah in diesem Dämmerlicht das Schattenheer aus. Manche sah ich zu Pferde, manche zu Fuß, doch alle stürmten mit der gleichen Schnelligkeit voran. Stumm waren sie, doch ihre Augen glühten. Im Hochland von Lamedon überholten sie uns und strömten zu beiden Seiten an uns vorbei. Und sie hätten uns hinter sich gelassen, hätte nicht Aragorn es ihnen verboten. Auf seinen Befehl hielten sie sich wieder hinter uns. »Selbst der Menschen Schatten gehorchen seinem Willen«, dachte ich. »Vielleicht taugen sie wirklich für seinen Zweck.« Einen Tag ritten wir bei Licht, und dann kam der Tag ohne Morgen. Und immer noch ritten wir weiter, durchquerten den Kiril und den Ringlo. Und am dritten Tag kamen wir nach Linhir, oberhalb der Mündung des Gilrain. Und dort kämpften die Menschen aus Lamedon um die Furten mit dem Kriegsvolk aus Umbar und Harad, das den Fluss heraufgesegelt war. Doch die Verteidiger ebenso wie die Feinde räumten das Feld und flohen bei unserem Nahen, und sie schrien, der König der Toten sei über sie gekommen. Nur Angbor, der Herr von Lamedon, hatte den Mut zu fahren, und Aragorn wies ihn an, seine Männer zu sammeln und nachzukommen, wenn sie es wagten, sobald das graue Heer vorüber wäre. »In Pelargir wird Isildurs Erbe eurer Hilfe bedürfen«, sagte er. So überschritten wir den Gilrain, Mordors Bundesgenossen vor uns her zu Paaren treibend. Und dann rasteten wir eine Weile. Aber bald stand Aragorn wieder auf und sagte, »Sieh da, Minas Tirith wird schon angegriffen. Ich fürchte, es könnte fallen, ehe wir ihm zur Hilfe kommen. Also saßen wir vor Ende der Nacht wieder auf und ritten weiter über die Ebenen von Lebenin, so schnell unsere Pferde noch laufen konnten.« Seufzend hielt Legolas inne, wandte den Blick nach Süden und sang mit leiser Stimme, »Silbern fließen die Bäche zum Kelos, zum Erui, auf den grünen Feldern Lebenins. Hoch wächst das Gras dort, im Wind von der See schwanken die weißen Lilien und die goldenen Glocken der Mallos und der Alfirin. Auf den grünen Feldern Lebenins, im Wind von der See. Grün sind diese Felder in den Liedern meines Volkes. Nun aber waren sie dunkel, eine graue Einöde in der Finsternis vor uns. Und über das weite Land hin, Gras und Blumen achtlos niederstampfend, jagten wir die Feinde einen Tag und eine Nacht lang, bis wir zum bitteren Ende den großen Strom erreichten. Dort nun spürte ich im Herzen die Nähe des Meeres, denn weit war das Wasser im Dämmerlicht, und Seevögel ohne Zahl schrien an den Ufern. Ach, die Klagerufe der Möwen! Hatte die hohe Frau mich nicht vor ihnen gewarnt? Und nun kann ich sie nicht mehr vergessen. »Ich für mein Teil habe mich um die Möwen nicht gekümmert«, sagte Gimli, »denn nun kamen wir ernstlich ins Gefecht. Dort in Pelargia lag die Hauptflotte von Umbar, 50 große Schiffe und unzählige kleinere. Viele von denen, die wir verfolgten, hatten den Hafen vor uns erreicht, und das Entsetzen, das sie mitbrachten, griff auf die Schiffe über. Und manche Schiffe hatten schon abgelegt und versuchten, zum Meer hin zu entkommen oder das andere Ufer zu erreichen. Und viele kleinere Schiffe standen in Flammen. Doch die Haradrim, als sie sich ans Ufer getrieben sahen, stellten sich zum Kampf und waren in ihrer Verzweiflung zu allem entschlossen. Und dann lachten sie, als sie unser Häuflein sahen, denn sie waren immer noch ein starkes Heer. Aragorn aber hielt und rief mit lauter Stimme, »Kommet nun, beim schwarzen Stein ruf ich euch auf!« Und mit einem Mal brandete das Schattenheer, das beim letzten Lager etwas zurückgeblieben war, wie eine graue Woge heran und schwemmte alles vor sich hinweg. Fernes Geschrei und Hörnerblasen hörte ich, und ein Gemurmel, wie von zahllosen, weit entrückten Stimmen, wie der Nachhall einer vergessenen Schlacht aus den dunklen Jahren vor langer Zeit war es. Fahle Schwerter wurden gezogen, aber ob ihre Klingen noch beißen konnten, weiß ich nicht. Denn die Toten bedurften keiner anderen Waffe mehr als der Furcht. Niemand sah sie, das am Kai lag. Und dann gingen sie übers Wasser zu denen, die dort vor Anker lagen, und alle Seeleute, wahnsinnig vor Entsetzen, sprangen über Bord, ausgenommen die an die Ruderbänke geketteten Sklaven. Schonungslos ritten wir zwischen die flüchtenden Feinde, trieben sie wie Schafe vor uns her, bis wir ans Ufer kamen. Dann schickte Aragorn auf jedes der großen Schiffe, die noch übrig waren, einen der Dunedain, und sie beruhigten die Gefangenen an Bord, nahmen ihnen die Furcht und schenkten ihnen die Freiheit. Als dieser dunkle Tag zu Ende ging, leistete kein Feind uns mehr Widerstand. Alle waren ertrunken oder flohen nach Süden, in der Hoffnung, ihr Heimatland zu Fuß zu erreichen. Seltsam und wunderlich schien es mir, dass Mordors Pläne durch solche Nacht- und Schreckgespenster umgestürzt werden sollten. Mit seinen eigenen Waffen wurde der Feind geschlagen. »Wahrhaftig seltsam«, sagte Legolas. »In dieser Stunde sah ich Aragorn an und dachte mir, welch furchtbarer großer Herrscher er mit seiner Willensstärke hätte werden können, hätte er den Ring an sich genommen. Nicht umsonst fürchtet ihn Mordor. Doch edler ist sein Sinn, als Sauron begreifen kann. Denn stammt er nicht von Lúthiens Kindern? Nie soll dieses Geschlecht erlöschen, und mögen noch so viele Jahre vergehen.« »So weit voraus sehen die Augen der Zwerge nicht«, sagte Gimli. »Aber erstaunlich war er jedenfalls an diesem Tag. Da war nun die schwarze Flotte in seiner Hand, und er suchte sich das größte Schiff aus und ging an Bord. Dann ließ er die vielen erbeuteten Trompeten einen gewaltigen Tusch blasen, und das Schattenheer zog sich ans Ufer zurück. Dort standen sie, stumm, kaum sichtbar, bis auf den roten Glutschein in den Augen, in denen sich der Brand der Schiffe spiegelte. Und Aragorn rief mit lauter Stimme zu den Toten hinüber, »Höret nun, was Isildurs Erbe zu sagen hat. Euer Eid ist erfüllt. Kehret um und sucht nie wieder die Täler heim. Scheidet hin und ruht in Frieden.« Da trat der Totenkönig vor, zerbrach seinen Speer und warf ihn zu Boden. Dann verbeugte er sich tief und wandte sich fort. Und rasch zog das ganze graue Heer ab und verschwand im Nebel vor dem Wind. Und mir war, als ob ich aus einem Traum erwachte. In der Nacht darauf ruhten wir und ließen andere sich plagen. Denn viele Gefangene wurden befreit und Sklaven losgekettet, die aus Gondor stammten und bei Überfällen gefangen genommen worden waren. Und bald sammelten sich auch viele Menschen aus Lebenin und vom Æthir an, und Angbor von Lamedon kam nach mit allen Reitern, die er hatte aufbieten können. Jetzt, wo sie die Toten nicht mehr fürchten mussten, kamen sie, um uns zu helfen und um Isildurs Erben zu sehen. Denn das Gerücht, dass einer dieses Namens gekommen sei, hatte die Runde gemacht. Und damit sind wir fast schon am Ende unserer Geschichte. denn an diesem Abend und in der Nacht wurden viele Schiffe bereit gemacht und bemannt, und am Morgen lief die Flotte aus. Jetzt scheint es lange her zu sein. Dabei war es doch erst vorgestern früh, am sechsten Tag nach unserem Aufbruch von Dunhag. Doch immer noch trieb die Sorge Aragorn vorwärts, dass wir zu wenig Zeit hätten. 42 Wegstunden sind es von Pelargir bis zu den Kaien des Harlond, hat er gesagt. Doch den Harlond müssen wir morgen erreichen, oder alles war vergebens. An den Rudern saßen nun freie Männer, und sie gaben sich alle Mühe. Doch nur langsam kamen wir den Anduin hinauf, denn wir fuhren gegen die Strömung. Zwar ist sie so weit im Süden nicht mehr sehr stark, aber kein Wind kam uns zu Hilfe. Schwer wäre mir das Herz gewesen, trotz unseres Sieges am Hafen. Hätte nicht Legolas plötzlich gelacht. »Lass den Bart nicht hängen, Durins Sohn«, hat er gesagt, denn so heißt es bei uns, »Hoffnung oft erwacht mitten in der Nacht.« Aber welche Hoffnung er von Weitem gesehen haben wollte, das sagte er nicht. Und als die Nacht kam, wurde es zunächst mal nur noch finsterer. Und in unseren Herzen flammte die Angst auf. Denn weit im Norden sahen wir einen roten Glutschein unter der Wolkendecke. Und Aragorn sagte, »Minas Tirith brennt.« Aber tatsächlich um Mitternacht erwachte die neue Hoffnung. Seekundige Männer vom Aethir schauten nach Süden und sprachen von einem Wetterwechsel, der einen frischen Wind vom Meer bringe. Lange vor Tagesanbruch wurden an den Masten die Segel aufgezogen, und wir nahmen Fahrt auf, bis uns im Morgengrauen das Wasser weiß um den Bug schäumte. Und so kamen wir, wie ihr ja wisst, um die dritte Morgenstunde bei günstigem Wind und entschleierter Sonne. Und wir entrollten die große Fahne und folgten ihr in die Schlacht. Es war ein großer Tag und eine große Stunde. Komme noch, was da wolle. »Komme, was da wolle. Große Taten behalten ihren Wert«, sagte Legolas. Eine große Tat war der Ritt über die Pfade der Toten. Und eine große Tat bleibt er. Und sollte auch niemand mehr sein in Gondor, um in künftigen Tagen davon zu singen. »Wohl möglich, dass es so kommt«, sagte Gimli. Aragorn und Gandalf schauen finster drein. Zu gern wüsste ich, was sie da unten in den Zelten beschließen. Für meinen Teil würde ich mir wünschen, ebenso wie Merry, dass mit unserem Sieg nun der Krieg vorüber wäre. Doch was immer noch zu tun bleiben mag, ich will dabei sein, zu Ehren des Volkes vom einsamen Berg. »Und ich für das Volk aus dem großen Wald«, sagte Legolas, »und aus Liebe zum Herrn des weißen Baumes.« Dann schwiegen die Gefährten, blieben aber noch eine Weile auf der hohen Mauer sitzen, jeder seinen eigenen Gedanken nachhängend, während die Heerführer sich berieten. Als Sahil Legolas und Gimli verabschiedet hatte, schickte er gleich nach Eomer, und mit ihm kam er durch die Stadt hinunter und zu Aragorns Zelten, die auf dem Schlachtfeld standen, nicht weit von der Stelle, wo König Theoden gefallen war. Und dort fanden sie sich mit Gandalf, Aragorn und Elronds Söhnen zu einer Beratung zusammen. »Meine Herren«, sagte Gandalf, »hört, was der Statthalter von Gondor zu mir sagte, ehe er starb. Vielleicht triumphierst du ja noch auf dem Pelennor für einen Tag. Aber gegen die Macht, die nun heranzieht, gibt es keinen Sieg. Ich will euch nicht wie er nahelegen zu verzweifeln, sondern euch bitten zu erwägen, was an diesen Worten Wahres sein mag. Die sehenden Steine lügen nicht. Und selbst der Herr von Barad-dûr kann sie nicht dazu bringen. Er kann vielleicht willkürlich entscheiden, was die schwächeren Gemüter sehen dürfen, oder bewirken, dass sie die Bedeutung des Gesehenen verkennen. Dennoch ist nicht zu bezweifeln, dass Denethor, als er die gewaltigen Streitkräfte sah, die Mordor gegen ihn bereithält und immer noch weiter verstärkt, etwas wirklich Vorhandenes sah. Den ersten großen Angriff abzuschlagen, haben unsere Kräfte kaum ausgereicht. Der nächste wird größer sein. Also ist dieser Krieg letztlich hoffnungslos, wie Denethor erkannt hatte. Mit Waffen ist der Sieg nicht zu erringen. Ob ihr nun hier sitzen bleibt und eine Belagerung nach der anderen über euch ergehen lasst, oder dem Feind entgegenmarschiert und jenseits des Stroms niedergeworfen werdet. Ihr habt nur die Wahl zwischen mehreren Übeln. Und am klügsten wäre es, alle eure Festungen möglichst stark zu besetzen und dort den Angriff abzuwarten. Denn so würde die Zeit bis zu eurem Ende ein wenig verlängert. »Willst du denn, dass wir uns nach Minas Tirith, Dol Amroth oder Dunharg zurückziehen und da sitzen bleiben wie die Kinder auf ihren Sandburgen, wenn die Flut kommt?« sagte Imrahil. »Ein neuer Gedanke wäre das nicht«, sagte Gandalf. »Denn wenig mehr habt ihr zu Denethors Zeit getan.« »Doch nein«, ich sagte, »dies wäre klug. Ich rate nicht zur Klugheit. Ich sagte, mit Waffen sei der Sieg nicht zu erringen. Ich hoffe dennoch auf den Sieg, aber nicht durch Waffen. Denn in den Mittelpunkt all dieser Erwägungen tritt nun der Ring der Macht, Barad-dûrs Grundstein und Saurons große Hoffnung. Über dieses Ding, meine Herren, wisst ihr wohl alle genug, um unsere Lage und Saurons Lage zu verstehen. Gewinnt er ihn zurück, so